Die zweite Soundcheck-Stunde begann mit einem weiteren Stück aus der CD Slide Crazy. Das waren die Hawaiianer vom Mars, die Martian Hawaiians mit Bob Brosman an der akustischen Hawaii-Gitarre. Brosmans musikalische Vorlieben sind vielseitig, unter anderem Blues, Jazz, Calypso und Musik aus Hawaii eben. Seine Platte mit der Taumo-Familie wird als eine der besten Platten mit traditioneller hawaiianischer Musik der letzten Jahre gelobt. Kogi's Message hieß dieses Stück. Und die Botschaft des isoliert lebenden Bergstammes der Kogi aus Columbia ist die Vorhersage einer globalen Umweltkatastrophe. Und diese Vorhersage basiert auf Veränderungen in der direkten Umgebung der Kogi. Gleitende Gitarrensounds kennt man in der Country-Musik von der Steel-Gitarre und der Pedal-Steel-Gitarre. Und von der Dobro, einer speziellen akustischen Gitarre mit Metallresonator, die man wie die Hawaii-Gitarre auf den Knien spielt, wenn man Slide spielen will. Einen der bekanntesten Dobro-Spieler gab es schon in der ersten Stunde und auch bei David Grismans Fusion von Country- und Jazzmusik ist er dabei, mit irrwitzig schnellen, jazzigen Läufen. Eine der spannendsten musikalischen Entdeckungen der letzten Zeit war für mich der New Yorker Pedal Steel Gitarrist Buddy Emmons. Das war gerade Bud's Bounce, eine Aufnahme aus den 50er Jahren. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dem amerikanischen Gitarristen Steve Bone bedanken, der inzwischen in Köln lebt und auch schon mal bei LSE Pedal Steel Gitarre gespielt hat. Er machte mich auf diese aufregende Verbindung von Jazz und Country-Musik aufmerksam und er stellte mir auch diese ultra-raren Aufnahmen für diese Sendung zur Verfügung. Diese Aufnahmen sind natürlich längst nicht mehr im Handel. Nur durch einen Pedal Steel Club, der alte Exemplare auf Kassette kopiert, sind sie überhaupt so weit erhalten geblieben. Wie der Name Pedal Steel Gitarre schon sagt, werden die Tonhöhen nicht nur durch das gleitende Metallstück in der Griffhand bestimmt, sondern auch durch bis zu 8 Pedale und 4 oder noch mehr Kniehebel. Der Ton der einzelnen Saiten kann so maximal um 1,5 Tonschritte erhöht oder gesenkt werden. Zu all diesen Hebeln und Pedalen kommt sozusagen noch ein Gaspedal dazu, mit dem die Lautstärke des elektrischen Instruments geregelt wird. Vor allem das typische Anschwellen des Tones, der das allgemeine Gleitgefühl noch verstärkt. Die Pedal-Steel-Gitarre ist die Weiterentwicklung der elektrischen Steel-Gitarre, die ihrerseits ja von der Hawaii-Gitarre herstammt. Die Steel-Gitarren können bis zu 4 Hälse haben. Noch weit mehr musikalischen Spielraum bot dann die Pedal-Steel-Gitarre mit oft 2 Hälsen und den vielen Pedalen. Ein erstes Modell der Pedal Steel gab es 1949 und obwohl sich etwa Anfang der 60er Jahre ein halbwegs standardisiertes Pedalsystem ergeben hatte, variieren die individuellen Modelle und Stimmungen der Spieler nach wie vor, erzählte mir Steve Bone. Außerdem muss es hörbare Unterschiede zwischen Nashville und kalifornischem Stil geben. Hier ist noch ein zweites Stück mit Buddy Emmons, der Bob-Standard Oleo von Sonny Rollins für Pedal Steel Gitarre, eine Aufnahme aus dem Jahr 63. Thank you. noch einmal rares Material von dem Pedal-Steel-Virtuosen Buddy Emmons. David Lindley hat schon bei Kaleidoscope in den 60er Jahren Musik gemacht, die nicht nur Elemente US-amerikanischer Folklore mit einbezog. Unlängst arbeitete er mit dem Avantgarde-Gitarristen Henry Kaiser und Musikern aus Madagaskar zusammen. Das folgende Solostück nahm er für die in diesem Jahr erschienene CD-Sammlung Everybody Slides Volume 2 auf und er spielte es auf einer alten weißen Born Hawaii-Gitarre. Thank you. Nach der ästhetischen Klangdelikatesse von David Lindley, der musikalische Anarchist Eugene Chadbourne. Chadbourne ist mit seiner verspielten und extremen Musik sowohl in Hardcore-Clubs als auch bei Jazz-Festivals ein gern gesehener Gast. In der ersten Hälfte der 80er Jahre massakrierte er mit Schockabilly Pop- und Rock-Klassiker. Später arbeitete er oft mit Leuten von Kemper van Beethoven zusammen. Weniger bekannt ist, dass er schon früh, Ende der 70er Jahre, in New York mit dem Saxophonisten, Komponisten und Stilwilderer John Zorn zusammenarbeitete und sogar dessen ersten Platte auf seinem eigenen Label herausbrachte. Schon vorher hatte Chadbourne selber drei Soloplatten mit zumeist improvisierter Gitarrenmusik herausgebracht. Das eben gehörte Stück, eine Version von Oliver Lakes Rocket, wurde 1976 aufgenommen, als Chadbourne noch in Kanada lebte. Eines der musikalischen Aha-Erlebnisse Chadbournes war ein Konzert von Captain Beefheart and the Magic Band. Er hatte die komplexe und sperrige Musik von Captain Beefheart zwar schon von Platte her gekannt, aber erst bei dem Konzert begriffen. Dadurch sei ihm auch andere, bisher unverständliche Musik zugänglich geworden. Auf Captain Beefheart's Platten selber spielt die Slide-Gitarre eigentlich immer eine ganz wichtige Rolle. Auf der ersten LP Save His Milk war noch Ry Cooder mit dabei. Möglicherweise spielte er die schrägen, aber sehr Country-Blues-artigen Riffs auf dieser Platte. Der Gitarrist, der später für die speziellen Slide-Sounds beim Captain sorgte, hieß während seiner Zeit bei der Magic Band Zoothorn Rollo und er spielte laut Cover unter anderem Steel Appendage Guitar und Glassfinger. Geboren wurde er als Bill Harkley Road und anders als vom Captain hört man ab und zu noch etwas Musikalisches von ihm. 1972 erschien die LP Clear Spot von Captain Beefheart and the Magic Band und bei dem Titel Big Eyed Beans from Venus hört man, wie Beefheart den Slide-Gitarristen auffordert, Play that lunar note, spiel die Mondnote. Distant cousins, there's a limited supply and we're down to the dozens and this is why. big-eyed beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls, Earth people around the circle, mixtures of man alike. Big-eyed beans from Venus, don't let anything get in between us. Beam in on me, baby, and we'll beam together. I know we always been together, but there's more. Mr. Zoothorn Rollo, hit that long lunar note and let it flow. Flop out and women open your purses. Cause a man or a woman without a big eyed bean from Venus is suffering with a waste desiccation. Yeah, you're suffering with a waste desiccation. Put him out in the sun. And when the night comes, you don't have to go out and get them. They'll glow with you. They'll go with you. They'll show with you. Ain't no losers, cause they're on the right track. They're on the right track. You can be on the right track, brother. Of course, of course. Ain't no snafu, no fault you're wrong. Check these out. I'll let a few out. Let them pass in between us. Distant cousins, there's a limited supply. And we're down to the dozens. And this is why. Don't let anything get in between us. Big eyed beans from Venus. Big eyed beans from Venus. Thank you. Gitarrist Davy Williams lebt wohl in Alabama und hat jahrelang den mittlerweile verstorbenen Bluesmusiker Johnny Shines begleitet. Bei der Avantgarde-Band Curlew war er schon zu hören. Diese Aufnahme gerade ist allerdings tatsächlich die erste Veröffentlichung von Davy Williams' eigener Band. Zu hören ist dieses Stück auf der Sammel-CD Slide Crazy. Hans Reichel lebt heute in Wuppertal und ist vor allem als erfindungsreicher Gitarrist im Bereich freier Jazzmusik bekannt. Seit 20 Jahren veröffentlicht er regelmäßig Schallplatten, gibt Solokonzerte oder spielt mit Kollegen wie Fred Frith oder in größeren Ensembles. Manchmal lässt seine Musik auf diversen selbstgebauten Gitarren an Sphärenklänge denken. Sie hat aber auch im wahrsten Sinne des Wortes kratzbürstige Saiten. Reichel ist sicher nicht in erster Linie Slide-Gitarrist. Mit seinen selbstgebauten Instrumenten kann er auch ohne Slide-Metall ganz unerhörte Glissando-Effekte hervorzaubern. Speziell für die CD Slide Crazy nahm er aber das folgende Stück auf, mit Slide und dem gewohnt verschmitzten Titel, Die Wahrheit über C-Moll. Thank you. Aus der Platte Spike Jones Murders Them All. Spike Jones bringt sie alle um, kam das letzte kurze Stück, eine Verballhornung des Stundentanzes aus einer Oper von Ponchielli. Den anderen Klassikern aus E- und U-Musik ergeht es auf dieser Platte übrigens nicht besser. Eigentlich ist es dann auch keine Überraschung mehr, wenn man hört, dass der anarchische Gitarrist Eugene Chadbourn Spike Jones sehr schätzt. Und vor Spike Jones gab es noch einmal eine Exkursion in Country meets Jazz Gefilde mit Buddy Emmons und seiner Pedal-Steel-Gitarre. Einige haben in dieser Sendung vielleicht Musik von anerkannten Slide-Größen wie Duane Allman, Lowell George oder Ry Cooder vermisst, aber ich wollte heute Nacht ein bisschen mehr das Lied von seltener gehörten Gleitzeithelden singen. Joe Goots spielt seit Ende der 70er Jahre immer wieder auf Platten und bei Tourneen von Mitch Ryder mit. In der Band des Detroiter Sängers gab es immer ein gut eingespieltes Team zweier Leadgitarristen und Joe Goots hat eigentlich von Anfang an einen unverwechselbaren Stil gehabt und der beinhaltet auch die virtuose Verbindung von Slidespiel und dem regulären Greifen von Einzeltönen mit den freien Fingern. Ähnlich wie bei Mick Taylor sind die Übergänge zwischen normalem und Slidespiel kaum mehr hörbar. Joe Goots akzentuiert sein Slide-Vibrato gern noch durch sein Wawa-Pedal. Schon zu hören bei Red Scar Eyes von Mitch Ryder aus dem Jahr 81. I'm sitting across the table from the gambler with the red scar eyes. Not saying nothing, checking out each other's size. He's not too bad, warm shit, just filled his shoes. I'm sitting across the table and drinking up this bad man's news. Sitting across the table from the man that broke my wife. Got a high, made her crazy, cut her heart out with a knife. Love to rip his head off and keep it in a jar. He's just across the table and I might not wait that far. I'm a star. I'm a star. Thank you. knock for your Caspian. Little red rooster is on the ground. Von Willie Dixon war das. Hier in der 91er-Version von Charles et les Lulu, einer sehr interessanten Band aus Belgien oder Holland. Genau konnte ich das leider nicht mehr feststellen. Die Platte ist erst heute Morgen im Briefkasten gelandet. Zum Abschluss dieser Soundcheck-Ausgabe noch ein kleines Juwel von Dr. Nico. Dr. Nico galt als einer der einflussreichsten afrikanischen Gitarristen. Geboren wurde er 1939 im damaligen Belgisch-Kongo, dem heutigen Zaire. Im Alter von 14 Jahren, also 1953, beginnt seine Karriere mit der Gruppe African Jazz. Er ist nicht nur der erste afrikanische Gitarrist, der ein Plektrum benutzt. African Jazz war einer der ersten Bands, die populäre kubanische Rumbas und Cha-Cha-Chas mit afrikanischer Perkussion und Melodik verbanden. Und Dr. Nico setzte die Hawaii-Gitarre ein. Zum Beispiel bei dieser Aufnahme, die mit der Formation African Fiesta irgendwann zwischen 1963 und 1965 entstand. Mambo Hawaiian. Viel Spaß mit Dr. Nico und gute Nacht.